Ihr hört Wrestling Replay und die Stimme von Alexander Petranowski, viel da draußen besser bekannt unter dem Namen Thumbtack Jack. Ich bin der Autor der ersten Autobiografie eines deutschen Wrestlers. Mein Buch heißt Meine Kämpfe, das könnt ihr bestellen auf www.meinekämpfe.de. Und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß bei Wrestling Replay. Fortune's babe, mirror bane, gone insane, but the memory remains. Ja, und damit begrüße ich euch ein weiteres Mal zu einer Monday Night Raw Analyse von Wrestling Replay. Nur einen Tag nach der Analyse von WWE No Way Out, die Weekly Show Monday Night Raw, und wie gestern ist er auch heute wieder dabei. Neben mir, dem Kleisi, ist heute wieder einmal der Leon. Ja, so weiß ich wie viel Mal Hallo auch von meiner Seite. Ja, also Raw vom 18.06.2012. Wir beide haben da unterschiedliche Meinungen von der Ausgabe. Vielleicht möchtest du zuerst mal was insgesamt zu der Ausgabe sagen, wie du sie fandest. Das kann ich gerne machen, und zwar ist es so, dass der Anfang so bis zu dem Segment mit Triple H und Paul Heyman noch ganz vielversprechend war. Und dann ab dem dritten Match ging es stark rapide, wirklich unfassbar rapide bergab. Ja, so bin ich dann zu dem Eindruck gekommen, dass halt insgesamt im Vergleich zu den letzten Wochen nur, ja, ich möchte nicht sagen unterirdische, aber auch na, dann wenigstens unterdurchschnittlich schlechte Ausgabe war. Also ich persönlich finde die Ausgabe, wie du schon gesagt hast, bis zum dritten Match war sie sehr vielversprechend, sehr gut. Das dritte Match war, wie ich es mir auch gedacht habe, als ich gesehen habe, wer der Gegner von Alberto Del Rio wird oder ist, wie vor ein paar Wochen, dass es ein langweiliges, dummes Match wird, unnötig, und so war es auch. Die Promo danach im Ring, darauf kommen wir später noch vor, zu sprechen, war ebenfalls nicht gerade sehr unterhaltsam. Aber nach diesen zwei Sachen ging es dann für mich wieder bergauf, denn da kamen noch ein paar gute Sachen. Zwar war der Main Event nicht gerade so nach meinem Geschmack, da er viel zu kurz war, aber das, was drumherum passierte, war wiederum sehr gut, sehr unterhaltsam, und damit starten wir am besten mal direkt mit der Raw-Ausgabe. Am Anfang, nämlich mit Long Island's Own Mick Foley. Ja, Foley kam in den Ring und er sagte, dass es ab sofort durch die Kündigung von John Laurinaitis ein neuer regelmäßiger GM für Raw und SmackDown gesucht wird, und in der Zeit werden jede Woche Raw und SmackDown von einem früheren General Manager geleitet, und es fängt an mit Mick Foley. Und der sagte direkt, dass es heute bei Raw ein dickes Tag Team Match geben wird, nämlich Kane und Daniel Bryan gegen Sheamus und CM Punk. Dann kündigte er John Laurinaitis an, der seine letzte persönliche Nachricht an das WWE Universe richten sollte. John Laurinaitis kam in den Ring, wollte sich vorstellen, wurde aber mehrmals, oder wie gesagt einmal, aber dafür lange von den Fans unterbrochen, und er flüsterte Foley ins Ohr, dass die Fans leise sein sollen, doch Foley sagte außerdem noch, dass John Laurinaitis anscheinend sagte, Long Island sucks. John Laurinaitis sagte dann, er würde später noch seine Ankündigung machen, da er jetzt keine Lust darauf hat mit diesen Fans, und aber er darf noch den heutigen Main Event bestimmen, und es ist ein 3-on-1 Handicap Match. John Cena wird auf Big Show David Otunga und John Laurinaitis treffen. John Laurinaitis ging und Sheamus kam, gefolgt von CM Punk und Daniel Bryan und Kane, für das Tag Team Match in den Ring. Was hältst du von dieser Opening Promo? Also ich persönlich fand sie zwar nicht gerade die längste, aber eine gute Opening Promo. Ja gut, das ist mehr so ein Standardgequatsche gewesen. Mick Foley als Guest Host macht das, was man so als General Manager üblich macht, nämlich Matches festlegen. Wird dann von unserem guten People Power Menschen unterbrochen, der nochmal schön Heat einsammelt. Also ab da war es dann wieder ein bisschen individuell, und ab da war es dann auch besser als das typische GM. Ich leg Matches fest Standardgelaber. Von daher kann ich dich dann so mit deiner Meinung, zumindest ab dem Auftreten von Johnny, unterstützen. Gut, dann kam das erste Match, ein Tag Team Match. Daniel Bryan und Kane gegen CM Punk und Sheamus. Und mitten in diesem Opening Contest, der ja bombastisch ist von den Namen her, kam AJ in einem Kane-Outfit in die Halle. Sie sprang oder, ja doch, kann man, sie hüpfte um den Ring herum und ging dann wieder. Und Kane war abgelenkt und er ging vom Apron runter auf die Stage. Und das lenkte wiederum Daniel Bryan ab und es gab den GTS von CM Punk und einen folgenden Bro-Kick von Sheamus und das Cover von Sheamus, was zum Sieg für den World Champion Sheamus und den WWE Champion CM Punk führte. Eine schöne neue Kombination, wenn man so ein Take-Team hat, GTS und Bro-Kick, also, und das Match generell war auch sehr gut. Ja, da kann ich mich diesmal auch wieder dir anschließen. Die Storyline wird von Woche zu Woche immer interessanter und gleichzeitig immer seltsamer. Aber ist doch auch nicht verkehrt. Also diesmal ist es so, soweit darf ich glaube ich schon mal vorgreifen, dass diesmal der Opening Contest das beste Match war. Ja gut. Backstage stritten sich dann Dolph Ziggler und Jack Swagger wegen dem World Heavyweight Titel Match, welches Dolph Ziggler verlor und das Jack Swagger meinte, er war 4 Monate lang World Heavyweight Champion. Vicky Guerrero kam und sie sagte, sie wird sich heute entscheiden, wer ihr gehören wird oder zu wem sie am besten passt, und zwar jetzt im Ring. Dann sah man John Laurinaitis und David Tonga und sie machten sich ein bisschen über Mick Foley lustig. Big Show kam hinzu und wollte wissen, was denn so witzig sei. John Laurinaitis sagte, dass witzig ist, dass Big Show John Cena heute ausnocken wird und John Laurinaitis einen sehr dicken Abgang hinlegen wird. Was sagst du zu den 2 Segmenten jetzt so kurz? Ja, Jack Swagger und Dolph Ziggler hat man jetzt nochmal endgültig die Spannung dann auf dieses Match gelegt und ja, Laurinaitis und Tanga mit Big Show, gut. Ist halt nichts Außergewöhnliches. So, Match 2. Es war dann Dolph Ziggler gegen Jack Swagger und zum Gewinner wird dann Vicky Guerrero auch gehören und der andere kann sich ihre Zuneigung abschminken. Man kann darüber streiten, ob es besser für denjenigen oder schlechter ist. Aber Dolph Ziggler konnte Jack Swagger nach dem Zigzag via Pinfall besiegen, nachdem er den Ankle Lock mit einer Rolle vorwärts auskontern konnte. Nach dem Match kam Vicky Guerrero in den Ring und nach einer Umarmung gab es auch einen Kuss der beiden. Deine Meinung zu dem Match? Also ich fand das Match gut. Ja, ich fand das Match auch wunderbar und das, obwohl es nur 4 Minuten waren. Ich bin ja eigentlich nicht so der Freund von kurzen Matches, obwohl man das ja bei den Weeklies gar nicht mehr anders zu erwarten hat. Diesmal haben mich dann diese kurzen 4 Minuten doch schon sehr überzeugt und ja gut, Vicky Guerrero ist zwar hässlich, aber für Dolph Ziggler ist das zumindest aus dem Grunde gut, da man dann schon mal sicher davon ausgehen kann, dass er weiter in den Shows auftaucht und das auch ein bisschen weiter auf der Card nach oben. Gut, ich habe dir ja mal ein Bild gezeigt, das möchte ich jetzt aber nicht so hervorheben. Ja, da legen wir am besten den Mantel des Schweigens drüber. Ach ja, auf manchen wäre gut Photoshop. Oder so. So, jemand kam dann mit einer Limousine in den auf den Parkplatz oder in den Parkbereich der Arena und man war gespannt, ob es Brock Lesnar sein wird, aber dann kam Paul Heyman in die Halle und er ging auf die Herausforderung von Triple H ein, gegen Brock Lesnar beim SummerSlam anzutreten. Die Antwort von Brock Lesnar war nein, Lesnar wird weder kämpfen, noch wird die Anklage gegen die WWE und Triple H fallen gelassen. Dann kam Triple H in den Ring zu Heyman und Triple H meinte, er werde nur Brock Lesnar zuhören, da er die Meinung von ihm akzeptieren will und da er weiß, dass Brock Lesnar zustimmen will. Brock Lesnar nur durch Triple H auch das kriegen kann, was er will, nämlich das Gesicht von der WWE oder eher gesagt das Gesicht vom SummerSlam zu werden. Sie redeten über das Ego von Brock Lesnar und Heyman meinte dann, Triple H soll zurück nach Hause zu seiner Prinzessin Stephanie McMahon gehen und dort den King of King weiterspielen. Er verglich ihn mit Vince McMahon. Er bot Triple H an, ihn zu schlagen, weil da Heyman ein bisschen provokativ geworden ist und Heyman wollte dann, dass Triple H nochmal zuschlägt, damit es eine weitere Anklage geben kann. Doch Triple H blieb erstmal cool, doch dann packte sich Triple H Paul Heyman und er wollte zuschlagen, doch dann ließ er ihn los und Heyman lachte. Doch dann gab es doch den Schlag und Paul Heyman war ausgenockt. Und Triple H sagte, dass Paul Heyman Lesnar sagen kann, dass die beiden sich beim SummerSlam sehen werden. Eine sehr interessante Promo, In-Ring-Promo, wie ich finde. Kannst du mir da wieder zustimmen? Ja, da kann ich dir auch zustimmen. Das war für mich sogar das beste Segment des Abends, was aber meiner Ansicht nach zugegeben nicht wirklich sehr schwer war bei diesen Segmenten heute, gestern Abend. Gefolgt ist dann der schwächste Punkt an diesem Abend. Und da braucht man sich auch gar nicht drüber streiten. Finde ich nicht. Ich finde, es gab noch einen weiteren Tiefpunkt. Der kommt aber noch. Oh ja. Du meinst die Promo danach, ne? Genau. Gut. Ja gut. Match, das war ja wenigstens ein Match, was jetzt ansteht. Ja, mit Alberto Del Rio, das ist schon mal Entschädigung genug. Ja genau, Alberto Del Rio besiegte nämlich den United States Champion. Und da möchte ich mal kurz auf den Podcast Talk of Honor eingehen. Die hatten völlig recht, sie haben nämlich gesagt, was will Santino Marella eigentlich mit dem United States Titel? Da weiß ja keiner mehr, ob er den überhaupt hat, da er ihn ja eh nie öffentlich so richtig verteidigt. Da muss ich kurz mal zustimmen, aber nicht mehr davon. Ja, da haben sie sogar recht. Wann war denn wohl mal das letzte Match, wo der Titel auf dem Spiel stand? Das ist wahrscheinlich eine Woche nach dem Titelgewinn gewesen, das Rematch wahrscheinlich, ne? Also im Fernsehen, was man so halbwegs verfolgen konnte, war das gegen The Miz bei der Pre-Show. Ja, auch, ja. Ja, das war auch schon eine Weile her. Ja, ist richtig. Aber, naja, Talk of Honor kann ich jedem nur empfehlen. Und jetzt geht's hier weiter. Nämlich Alberto Rio besiegt als Santino Marella via Submission in Cross Armbreaker, was nicht anders zu erwarten war. Zuvor gab es den Corner Enzo Igiri, als Santino die Cobra aus seinem Anzug, Wrestling Outfit, sagen wir es so, holen wollte. Nach dem Match attackierte Ricardo Rodriguez noch kurz Santino und dann gingen die beiden auch Backstage. Also, talentmäßig das schlechteste Match des Abends, aber ja, war auch nichts Erstaunliches, dass Alberto Del Rio gewinnt. Das gab es ja schon vor ein paar Wochen, dieses Match, und auch nach diesem Match hat dann damals Ricardo Rodriguez Santino noch mal kurz ein bisschen ja, was zurückgegeben und somit eigentlich das gleiche wie vor ein paar Wochen, oder? Oh, so ziemlich, nur diesmal gab es so einen richtigen Wrestling-Move von guten Ricardo, nämlich so, ja, man kann glaube ich sagen, Reverse STO. Ist ja allgemein bekannt, dass der Gute bei FCW und schon in der Indie-League aktiv war, beziehungsweise noch ist. Da kann man, zumindest kann ich nur hoffen, dass der vielleicht irgendwann mal sein wirkliches Potenzial zeigen darf. Ja, er war glaube ich auch kurzzeitig mal kurz in Deutschland aktiv. Ja, ist auch schön. Ja. Deutschland ist schön. Er sieht das nicht so. So, dann stand die Divas Championess Layla im Ring und sie stellte die WWE Hall of Famerin Winnie Richards und die Sängerin und frühere Managerin von Winnie Richards, Cindy Lauper, vor. Die Sängerin und die Hall of Famerin kamen zum Ring. Doch nach kurzer Zeit kam schon Heath Slater, die One-Man-Rock-Band, zum Ring und er sagte, dass diese Versammlung hier ein Witz sei. Es wäre sein Moment hier und er wollte dann etwas singen. Und er tat es auch, seine erste Single, wie er es ausdrückte, One-Man-Rock-Band. Also habe ich schon mal auch kurzzeitig auf Jillian zurückgeblickt mit dem talentfreien Singen. Und aber zum Glück wurde Rowdy. Mein Gott, nee. Habe ich alles hier, sage ich schon vorher. Heath Slater wurde Gott sei Dank durch Rowdy Roddy Piper unterbrochen, der in den Ring kam und er begrüßte alle die drei Frauen und dann auch noch Miss Slater, wie er ihn nannte. Und Piper überreichte an Cyndi Lauper eine goldene Schallplatte eingerahmt, in einem Rahmen halt. Und Slater machte sich dann noch ein wenig darüber lustig über Piper und Lauper und er fing wieder an, sein Lied zu singen. Aber dann gab es einen Stich in die Augen und Cyndi Lauper schlug dann Slater mit diesem Rahmen nieder und dann war dieses Segment Gott sei Dank vorbei. Also, was sagst du? Ich glaube, es wäre besser, wenn ich dazu nicht so viel sage. Ich beschreibe das Ganze mal in 2-3 Wörtern. Ich beschränke mich mal auf 2, nämlich unnötig und lächerlich. Gut. Match 4 stand an, und zwar Epico und Primo gegen die Primetime Players Titus O'Neil und Darren Young mit ihrem neuen Manager, dem alten Manager von Primo und Epico, nämlich AW, Abraham Washington. Und Epico und Primo konnten die Primetime Players via Countout besiegen und das kann noch was Größeres werden, mit dem, falls ich habe nämlich so ein Gefühl, dass Primo und Epico die Primetime Players daran hindern werden, die Tag Team Titel zu erringen bei ihrem verdienten Titelmatch gegen Kingston und Truth, und da kann noch was Größeres draus werden und vielleicht werden Primo und Epico ja zusammen mit Rosa Mendes auf die Face-Seite kommen. Würdest du das auch in Erwägung ziehen? Ja, das ist ja größtenteils schon passiert am Sonntagabend und jetzt gestern noch. Die treten ja nicht ohne Grund gegen ein Heel-Team an, was meiner Meinung nach sehr viel Potenzial hat. Dann zusammen noch mit AW, ja gut. Kann man machen, muss man aber nicht, aber auf jeden Fall sehe ich in Titus O'Neil und Darren Young kommende Tag-Team-Champions, keine Frage. Du fandst ja das Match gerade nicht so berauschend, ne? Unter anderem durch die Kürze. Ja, in der Kürze liegt ja normalerweise die Würze, nur halt nicht beim Wrestling. Ja, also so schlecht fand ich das Match nicht, waren ein paar gute Aktionen dabei. Und ja. Aber hätte ich mir schon was Größeres vorgestellt, nachdem halt AW die Seiten gewechselt hat. Na gut, das passt halt zumindest zu meinem gesamten Eindruck von der ganzen Show. Backstage sah man dann John Laurinaitis, David Otunga und Big Show über ihr Match wahrscheinlich reden. Hören konnte man nichts und dann gab es eine große Ankündigung, denn in der nächsten Woche wird Chris Jericho mit seiner Band Fozzy zu Raw zurückkehren und... Nee, die haben wohl Werbung für das Album von ihm gemacht und Chris Jericho wird wohl alleine zurückkommen, ne? Nee, ich habe irgendwo gelesen, dass Fozzy auch für einen kleinen Auftritt mitkommt. Na, und ich habe wohl das gelesen, was ich gerade gesagt habe. Mal schauen, wahrscheinlich läuft am Ende darauf hinaus, dass keins von meinen passiert. Ja, wenn wir das hier so interpretieren, dann bestimmt. Ja, aber auf jeden Fall war das der Lichtblick des Abends für mich. Ja, aber mir ist auch egal, ob Fozzy oder nur Chris Jericho. Ich hätte an beiden gefallen. Ja, ich auch. Aber Hauptsache ist Chris Jericho. Ja, gut. Aber ich denke mal, dass da halt auch Lied in der Promo von Fozzy aufgetaucht ist, kann möglich sein. Vielleicht sind die anderen Bandmitglieder ja Backstage dabei. Vielleicht gibt es ja auch ein Handicap-Match für Heath Slater. Ja, gut. Dann war John Laurinaitis im Ring. Aber wir können weitermachen, ne? Ja, ja, natürlich. John Laurinaitis war im Ring und er sagte, dass Cena bei No Way Out betrügt hat. Mein Gott. Oh, ich habe das sogar hier so stehen. Betrogen hat, da Brutus Clay und noch 5 weitere Leute Big Show daran hinderten, den Käfig zu verlassen. Er sagte, die Fans sind die größten Verlierer da, dadurch, dass die People Power nun vorbei sei. Er nannte jeden einzelnen Fan Loser und das nächste Mal, dass man John Laurinaitis sehen werde, werde dann die Hall of Fame Aufnahme von ihm selber Big Johnny sein. Und das bezweifle ich ein wenig, aber. Also ich bitte dich, ja, John Laurinaitis ist wirklich ein großartiger Wrestler und großartiger Mick Worker. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der man seinen verdienten Platz in der Hall of Fame von TNA kriegt. Also, na, erstmal kam Teddy Long dann überglücklich, da er ja jetzt frei ist, zum Kommentatorenpult zu Jerry Lawler und Michael Cole, und dann kündigte er erst David Otunga und dann direkt dahinter The Big Show an. Und im Ring sagte Big Show noch, dass er John Laurinaitis für den neuen Vertrag und den dicken, fetten Bonus danke, doch jetzt brauche Big Show John Laurinaitis nicht mehr. Denn er hat gezeigt, dass er auch mehrere in einem mehrere Leute auseinandernehmen bzw. ausschalten kann. Bei No Way Out, zum Beispiel Zack Ryder und Alex Riley, Santino Marella. Und dann sagte er noch, dass John Laurinaitis und David Otunga nun auf sich allein gestellt sind, und dann ging er auch, und John Laurinaitis und David Otunga waren sichtlich schockiert. Und ist ja eigentlich aufgefallen, Big Show hat bei seinem Rausgehen mit einem Fan abgeklatscht. Ja, habe ich schon fast befürchtet nach dem No Way Out Pay-Per-View, dass die WWE so schlau sein wird und der Big Show einen guten Monat nach seinem Heel-Turn wieder halbwegs face sich darzustellen. Da kann man ja nachher nochmal was zum Dark Match sagen, da kam das ja auch so noch extremer vor, dass er wieder als Face dargestellt wurde. Ja, gut, dann kam der Main Event, fing dann an. Und während des Matches wollte David Otunga mehrmals mit John Laurinaitis wechseln, doch immer weigerte John Laurinaitis sich. Und als John Cena dann nachher aber von David Otunga ein wenig fertig gemacht wurde, wollte sich John Laurinaitis dann doch ein Wechsel, und es gab den Wechsel. Und man sah dann auch, dass John Laurinaitis gar nicht angeschlagen war. Denn er zog nicht nur die Halskrause aus, er legte nämlich auch noch die Krücke weg und seinen, wie heißt das am Arm? Da, was hat denn? Ja, Armschiene, ja, genau. Und er trat auf John Laurinaitis mehrmals ein. John Laurinaitis trat auf John Laurinaitis mehrmals ein. Oh, ich habe heute wieder so einen Tag. Ja, ist doch lustig für unsere Zuhörer. Na gut. John Laurinaitis trat mehrmals aus John Cena ein, so. Und da aber ein Cover nachher nicht funktioniert hat, wollte sich John Laurinaitis auswechseln, da John Cena wieder aufgestanden ist. Doch diesmal ist David Otunga dann vom Apron runtergegangen und er verließ die Halle und ließ John Laurinaitis allein zurück. Und ich muss mal kurz sagen, das habe ich aber auch erwartet, nachdem Big Show dann auch gegangen ist, dass dann auch John Laurinaitis geht, da John Laurinaitis... Ah! Dass David Otunga dann ebenfalls geht, da John Laurinaitis nicht mehr sein Boss oder sein Vorgesetzter ist. Und das war vorherzusehen, oder? Ja, war in der Tat vorher zu sehen, aber gut. Ja. Was soll man dazu sagen? Dann fertigte John Cena John Laurinaitis noch ein wenig ab und nach gleich drei Attitude Adjustments und der Aufgabe im STF hat John Cena dieses Match gewonnen. Teddy Long freute sich. Und das war's dann auch mit der People Power. Und man muss sagen, die Crowd in Long Island, New York, war auch wieder nicht von schlechten Eltern, aber das ist ja auch in New York meistens so. Das ist richtig, allerdings haben die etwas gerufen, was ich niemals in den Mund nehmen würde, nämlich We Want Ryder. Aber das war halt durch die Heimat. Ja, das ist auch wieder wahr, aber ich wollte es nur mal am Rande erwähnen. Okay, das war's dann aber auch mit der Monday Night Raw vom 18.06.2012, und du wolltest jetzt nochmal auf das Dark Match eingehen. Ja, da gab's nämlich, was gab's da? Naja, da gab es auf jeden Fall irgendwas mit John Laurinaitis, wie genau das Match hieß, weiß ich nicht, es war glaube ich gar kein Match. Auf jeden Fall wurde der gute John Laurinaitis von Cena, Zack Ryder, Triple H, Vince McMahon und sogar Big Show vermöbelt. Also das ist das, was ich gerade meinte. Man hat Big Show vor einem Monat Heel turnen lassen und jetzt kloppt er da schon wieder fröhlich auf John Laurinaitis rum und hat wahrscheinlich seine 1 Meter Durchmessermütze irgendein kleinen Kind auf den Kopf gesetzt. Also wo ist da der Sinn bei der WWE? Ein Monster Heel, was wirklich richtig gut läuft mit dem als Monster Heel, jetzt schon wieder als halbwegs auf Face auf als Face auftreten zu lassen. Also ich meine, irgendwo muss auch mal Struktur zu erkennen sein. Das ist bei der WWE nicht der Fall. Das ist vollkommen richtig. Ich habe mir auch gedacht, als ich das mit den Fans gesehen habe, als Big Show da auch rausgegangen ist, da ist mir schon wieder die Kinnlade nach unten gefallen, weil ich dachte, was soll das denn jetzt schon wieder? Und da sieht man mal, einen Monster hier wird es wohl dann in nächster Zeit auch nicht mehr geben. Ja, nur einen Brock Lesnar, ne? Aber ja, der ist aber, ja fast nieder. Ja, aber ist schon ein herber Verlust, Big Show, als Face dann wieder. Na, nun warten wir erstmal ab. Wer weiß, was jetzt bei SmackDown passiert, der soll ja wohl... Ja, das ist allerdings richtig, aber man kann ja jetzt noch die Hoffnung haben, nach dem, was ich gerade vorhin noch gelesen habe, dass SmackDown wohl, ach, dass Big Show wohl nach SmackDown wieder geht, wo er ja offiziell auch noch ist. Genau. Das fände ich persönlich sehr gut, weil der Mann hat sich das verdient, den auch mal länger als eine halbe Minute zu haben, bis dann einer eincasht. Ja. Weil er ist ja seit Jahren dabei und hat kleine Kinder im Restaurant auf den Arm gehabt und WrestleMania BBU gesagt und hat seinen total geilen fetten Arsch in so einem japanischen, wie heißt das? Sumo-Ringer. Genau. Hat er sich da präsentiert, also der hat das wirklich mehr als manch anderer verdient. Ja. Gut. Ich würde mal sagen, damit machen wir jetzt Schluss, oder? Nein, verlass mich nicht. Ja, können wir machen. Okay. So, ihr habt natürlich wie immer die Aufgabe, ja gut, sagen wir mal die freiwillige oder weniger freiwillige Aufgabe, uns auf Facebook zu liken unter der Seite Wrestling Replay und natürlich auf unserer Homepage wrestling-replay.de.tl zu nachzuschauen und zu gucken, was da so los ist und natürlich die Videos von den Analysen zu SmackDown und NXT, zum Pay-Per-View No Way Out natürlich und zu dieser Raw-Ausgabe, dass ihr euch die mal anguckt und natürlich auch fleißig im Gästebuch ein paar Kommentare hinterlassen. Gut, dann sage ich erstmal Ciao und mich hört ihr dann wieder bei der SmackDown und NXT-Analyse, die aber wahrscheinlich erst Samstagnachmittag oder ganz spätestens Sonntagabend kommt. Gut, ich sag dann Ciao. Ich sag auch Ciao. Ich kann das vielleicht jetzt mal kurz sagen. Ich bin nächste Woche nicht dabei, weil ich mich in Bayern rumquälen muss. Das heißt, mich hört man dann erst wieder in 2 Wochen. Tschüsschen. Ciao.